Augen auf, News. Die Schweine essen den Kreuzritter der Bundeswehr. Ein Artikel von Freeman aus dem Alles Schall und Rauchblock. Wie wenn die Spannungen zwischen der Bevölkerung und den fremden Besatzern in Afghanistan nicht schon hoch genug sind, nach Koranverbrennung, der Urinierung auf Leichen und dem neuesten Abschlachten von 16 Frauen und Kindern, tragen die ISAF-Soldaten noch dazu sehr provokante Sprüche auf ihren Uniformen. So sind sogenannte Infidel-Abzeichen und Zubehör beliebt. Unter manchen Soldaten, wo die Sprüche sogar in lokaler Sprache abgefasst sind. Es ist ihnen scheinbar egal, wie sie von den Afghanen betrachtet werden, auch wenn es völlig beleidigend ist. Das englische Wort Infidel bedeutet für die muslimische Welt jemand, der nicht an Gott glaubt oder der ein Ungläubiger ist. Amerikanische Soldaten, die meinen, sie wären ganz mutig und stark, tragen provozierende Aufnäher oder haben andere Utensilien bei sich, wie ein Feuerzeug, wo sehr beleidigende Sprüche, die auf die Religionsgefühle der Afghanen zielen, draufstehen. Die Sprüche sind auf Paschtun oder der Sprache, die im Einsatzgebiet gesprochen wird, damit die Einheimischen sie ja verstehen. Aber nicht nur die Hinterwäldler aus den USA tragen diese Zielscheibe auf ihrer Uniform. Es gibt auch ganz Gescheite unter den Bundeswehrsoldaten, die es tun. Auf folgendem Foto sehen wir einen davon, der so einen Aufnäher auf der Hülle seines Funkgeräts hat. Darauf steht in Englisch und entsprechend für die Afghanen zu lesen, Schweineessener Kreuzritter. Und man sieht das Abbild eines Ritters, der eine Schweinehaxe hochhält. Widerlich. Ekelhaft. In einem Interview mit dem Zeitmagazin bestätigt Hauptgefreiter Lars Reichert die Verwendung dieser Aufnäher in Afghanistan. Er war Scharfschütze. Es gab zwar Dinge, die wirklich nicht angemessen waren, wie der Aufnäher Schweinefleisch essende Kreuzritter. Man muss ja nicht groß erklären, was historisch gesehen die Kreuzritter für die muslimische Welt bedeutet. Laut Wikipedia waren die Kreuzzüge der Völker des christlichen Abendlands strategisch, religiös und wirtschaftlich motivierte Kriege zwischen 1095 bis 99 und dem 13. Jahrhundert, die sich gegen die muslimischen Staaten im Nahen Osten richteten. Genauso sind die Kriege der NATO es heute auch. Und das Essen von Schweinefleisch erlaubt ihre Religion nicht. Wie völlig verblödet muss man sein, um so in Afghanistan als deutscher Soldat herumzulaufen? Sehr witzig ist das. Damit gießt man noch mehr Benzin ins Feuer. Wie passt das zur Aussage von Angela Merkel und ihren Militärs? Sie wollen die Herzen und den Verstand der Afghanen gewinnen, damit ihre Mission dort erfolgreich ist. Was sind das für Offiziere und Kommandeure, die so eine Provokation auf der Uniform zulassen? Damit macht man sich doch nur zur Zielscheibe und das kostet Menschenleben. Haben die noch nie von der Dienstvorschrift 3710 gehört, welche die Anzugsordnung in der Bundeswehr regelt? Und was sind das überhaupt für Soldaten, wenn sie meinen, wenn sie die Gefühle der lokalen Bevölkerung verletzen und beleidigen, sind sie Helden und ganz was Tolles? Vielen Dank, Freeman.